7 jeweils halbtägige Sitzungen soll es geben. Damit wird das Bildungsvolksbegehren ausreichend behandelt, ist sich etwa SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer sicher. Die Eröffnungsverhandlung wird am 1. Februar über die Bühne gehen. Die erste inhaltliche Debatte ist für 16. Februar geplant. Am Sonderausschuss teilnehmen werden neben Hannes Androsch die Vertreter des Vorstandes und Experten zu den jeweiligen Forderungen. Für das Ende des Sonderausschusses wünscht man sich vor allem eines, konkrete Gesetzesvorschläge.